Wale zählen. Wie jede gute Tiergeschichte handelt auch die folgende von Menschen. Doch keine Sorge, kein Tier wird vernachlässigt oder verschwiegen werden, jedenfalls solange es sich um Wale handelt. Denn worum geht es? Es geht um den gefährlichsten Beruf der Welt, den Walzähler. Pausenlos sind sie unterwegs, die Walzähler, auf hoher See, durch Sturm und Eis, zick und zack über Atlantik, Pazifik und Bodensee und zählen Wale. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, außer an Feiertagen, durchpflügen die Schiffe der Walzählerflotte die Weltmeere, unbeirrbar einem großen Ziele folgend, der vollständigen Erfassung und Befragung aller lebenden Wale. Der Walzähler steht am Bug des Zählschiffes, klar erkennbar im gelben Ölzeug und stets bereit, dem Wal den Stempel an den Kopf zu schleudern, den Hebel des Walzählapparates herumzureißen und anschließend dem Wal noch ein paar Fragen zu Herkunft und Werdegang zu stellen. Die Stempelharpune unter den Arm geklemmt, in der linken Hand das Klemmbrett, in der rechten den Kugelschreiber mit Original-Oktopus-Tinte, mit einem Sturmband um den Hals gesichert, so stellen leider bis heute viele populäre Darstellungen den Walzähler bei der Ausübung seines Berufes dar. Und entsprechen dabei auch noch absoluter Wahrheit. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Lautet die finale und wichtigste Frage eines Walzählers an den Wal. Doch nur wenige kommen je so weit. Eine falsche Bewegung, eine dumme Frage und das Leben des Walzählers mitsamt Formblatt ist keinen Walpups mehr wert. Obwohl dieser immerhin den gleichen Brennwert wie 2 Kubikdezimeter Stadtgas hat. Sagen und Legenden ranken sich seit unvordenklichen Zeiten um diesen Beruf. So wird mit Sicherheit jeden Abend irgendwo auf der Welt in einer Hafenkneipe die Geschichte vom schwarzen Wal zum Besten gegeben. Der schwarze Wal, so munkelt und runkelt man nämlich, war einer der hartnäckigsten Antwortenverweigerer, die je einen Ozean mit der Schwanzflosse aufpeitschten. Er schlich sich jeden Frühling ins Mittelmeer ein, ohne sich zählen zu lassen. Dabei lauerte an der Straße von Gibraltar ein Großteil der mächtigen europäischen Walzählerflotte. Die kühnsten Walzähler an Bord, ausgerüstet mit dem modernsten technischen Klingeling. Und dennoch, der schwarze Wal wurde erst nach über 15 Jahren gnadenlosen Stalkings in der Nähe von Alexandria von einem philippinischen Zähler gestempelt und entkam dann nach der 3. Frage. Oder die inzwischen zum Kult avancierten Anekdoten über den Schlauwal. Wer kennt sie nicht? Er antwortete stets mit einer Gegenfrage. Niemandem gelang es, ihm eine persönliche Auskunft zu entlocken. Zeit seines Lebens brachte keiner seinen Namen in Erfahrung, weder seine Reisepläne für den nächsten Sommer noch seine monatlichen Ausgaben für Krill- und Musikkassetten, die besten Walgesänge der 70er, 80er und 90er Jahre. Natürlich darf auch der Einfallspinsel von Walzähler nicht unerwähnt bleiben, der Ende der 1970er Jahre über eine Stunde lang ein sowjetisches Atom-U-Boot befragte. Schließlich entstieg der Kapitän dem Turmlug und drohte dem unglücklichen Zähler mit einer Dachterrasse wegen Spionage. Und das, obwohl der Fragebogen noch komplett leer war. Anfänger der Walzählerei schaffen es selten, mehr als 4 oder 5 Antworten zu bekommen. Alter, Geburtsort und Familienstand, das Reiseziel, konfessionelle Vorlieben und die bevorzugte Marke der Bartenputzpaste. Das war es in den meisten Fällen dann auch. Dann haben die Wale die Schnauze voll und tauchen ab. Unvergessen bleiben deswegen die wahnsinnig komischen Verwicklungen, welche die berühmt-berüchtigten Zwillingswale Marianne und Michael im Nordpazifik anrichteten. Ewigen Ruhm verdienten sich schließlich die Bezwinger dieses japanischen Walduos, das lange Jahre scheinbar nach Belieben die Walzählerzunft nach Finne und Flosse foppte. So lange, bis die Zunft den Spieß herumdrehte und ein Drillingspack Walzähler anheuerte. Zu dritt legten diese die Walzwillinge aufs Kreuz. Fragten sie erbarmungslos bis zur letzten Antwort aus und verpassten beiden die volle Salve von 3 Stempeln mitten auf den Rüssel. Es mag heute kaum noch vorstellbar sein, aber vor 30 Jahren stand der Beruf des Walzählers kurz vor dem Aussterben. Das lag vor allem daran, dass das Interesse des Publikums stark nachgelassen hatte. Ende der 1970er Jahre waren nur noch 2 Männchen und 1 Weibchen übrig geblieben. Von diesen stammt die gesamte heutige Walzählerpopulation ab, die sich mittlerweile wieder auf eine stabile Stärke von weltweit etwa 5000 Exemplaren eingependelt hat. Das Zuchtprogramm des World Whale Count Fonds, WWCF, war beispiellos erfolgreich. Der einzige Kritikpunkt mag bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht als problematisch gesehen werden. Rund die Hälfte der Walzähler, die heute den Planeten bevölkern, stößt beim Sprechen mit der Zunge an. Insbesondere tragisch, da im Fragebogen besonders viele S-Laute enthalten sind. In typischen Fragen wie »Schwitzen Sie als Schwertwal schwerpunktmäßig im Sommer?« oder »Da sich im Nordatlantik Englisch als Verkehrssprache unter den Walen etabliert hat?« »Don't you think that sperm whales should swim slowlier with swarms of sardines?« Der besagte und ein Stück weit irgendwie auch niedliche Sprachfehler hat seinen Ursprung im Genom des einen Stammvaters der modernen Walzähler. Wissenschaftler hatten zwar von Anfang an darauf hingewiesen, dass das betroffene Männchen während seiner gesamten Walzählerlaufbahn lispelte, daher von den Walen nicht ernst genommen, sondern gehänselt, gemobbt und ausgelacht wurde, ehe die Riesensäuger das Interesse verloren und den vertikalen Abgang machten, ohne sich zu entschuldigen. Dennoch gab es keine andere Alternative, als auch dieses Walzählermännchen ins Zuchtprogramm aufzunehmen. Die Gattung der Verkehrsunfallmaler ist bekanntlich vor einigen Jahren endgültig ausgestorben. Allen Bemühungen des internationalen Programms zum Schutz bedrohter Berufsarten zum Trotz. Der Bestand der Walzählerei jedoch scheint heute gesichert. Ein großer Erfolg des Berufsartenzuchtprogramms, der den viel zu vielen anderen bedrohten Lohnerwerben wie Tunnelblickmechaniker oder Schwalbennestvergolder Mut und Hoffnung schenken kann und wird.